Guten Abend, Anne. Hallo, Alex. Wenigstens du bist da. Ja, ich dachte auch, wir wären ein paar mehr heute Abend. Der Raucherbalkon ist ganz verlassen. Es liegt wahrscheinlich an der, Kälte. Das kann schon sein, aber eigentlich hatten sich doch ein paar mehr Leute angekündigt. Naja, wir haben uns ja aber auch nicht angekündigt. Wir sind ja praktisch heimlich auf den Balkon geklettert. Von außen rangeklettert, raufgeklettert. Ja, aber vielleicht sind wir am falschen Tag da. Vielleicht sind wir auch am falschen Balkon. Ja, das kann auch sein. Wir begrüßen alle Raucherbalkon-Zuhörer, die sich jetzt vielleicht fragen, was ist denn da los? Haben wir noch nie gehört. Diese Nasen, die jetzt da gerade vor den Mikrofonen sitzen. Wir haben uns einfach hier reingeschlichen. Das stimmt, wir haben uns reingeschlichen und haben den Balkon okkupiert und haben uns gedacht, wir setzen uns jetzt da mal gemütlich hin und quatschen ein bisschen. Und dann haben wir eigentlich schon damit gerechnet, dass irgendjemand da schon hockt, aber es ist gar nicht so. Ja, es ist nämlich Pottwichtelzeit und da kann vieles passieren, was man nicht so gewohnt ist. Genau. Hey, ich, Anne, darf ich dir was zu trinken anbieten? Ich hab noch, danke. Ich hab mir was mitgebracht in meinem Rucksack. Was gibt's denn bei dir Feines? Bei mir gibt's einen Traubensaft. Ist das eine Umschreibung für Glühwein? Nee, ist nicht heiß. Okay. Und bei dir? Ich habe mir ein Bier mitgebracht. Das mache ich mir jetzt mal auf. Ja, lass. Das ist hier ein feines Kanone-Zwickelbier, sein naturbelassenes, hefetrübes, unfiltriertes Bier. Mhm. Von der Brauerei Kanone aus Schneidach. Das schenke ich mir jetzt erstmal ein, ne? War das jetzt Product Placement? Nö, das ist einfach nur, falls es jemand kennt, dann weiß er jetzt, was ich trinke. Ist gut. Ja. Prost. Prost. Weißt du, warum wahrscheinlich keiner hier ist? Weil die alle unterwegs sind, weil es ja eh die Zeit ist, wo keiner Zeit hat und alle unterwegs sind und alle viel zu tun haben und unglaublich viele Sachen erledigen müssen. Warst du schon einkaufen bei Weihnachtsgeschenke und so? Nein. Du? Nee. Ich mach das am 23. dann. Ganz konsequent. Da holst du auch immer deinen Weihnachtsbaum. Da hole ich auch immer meinen Baum, ja. Also manchmal, ehrlich gesagt, meistens hoffe ich, dass ich noch so Restbäume kriege, aber das machen die nicht mehr. Das machen die seit Jahren nicht mehr. Man kriegt keine Restbäume mehr. Also man, wie Restbäume? Naja, dass man am 23. da ist ja wirklich nichts mehr da. Also da stehen alle Bäume schon in den Wohnzimmern der Republik. Und man geht irgendwo hin und denkt sich so, jetzt nehme ich den Baum, der nicht verkauft werden konnte. Dann nehme ich dann gerne auch, ich nehme immer gerne so Krüppelbäume. Ich habe da so Mitleid mit den Krüppelbäumen, die so krumm gewachsen sind oder die einfach potthässlich sind. Und denke ich mir immer, nee, hey, die wurden ja auch geschlagen und die haben es auch verdient, dass man sie, ne? Genau. Ins Wohnzimmer stellt. Und deshalb gucke ich mir immer dann den hässlichsten Baum aus und dann sage ich immer so, Mensch, du, den würde ich jetzt mitnehmen, ne? Kriege ich bestimmt noch so einen Sonderpreis und das sind die ja knallhart. Habe ich noch nie geschafft. Ist ja klar, der würde sonst jeder irgendwie am Ende, obwohl nee, würde tatsächlich nee, nicht. Nee, würde nicht, weil oder? Die meisten wollen keinen Krüppelbaum. Erstens das kein Krüppelbaum ja und zweitens nicht am 23. Nee, das machen die wenigsten. Ja, aber wieso geben die den nicht günstiger her? Du hast ja dann den total stressigen 23. Nee, weil da ist nichts, da ist Zeit, ne? Zum Einkaufen und Baum holen und Ganz jagen, schlachten. Ganz jagen und schlachten? Nee, das meine ich nicht. Das übernimmt die Familie dann, Verwandtschaft. zu der man sich dann einlädt und so. Achso, die machen das. Mhm. Also, jetzt weiß ich immer noch nicht, wie ist es bei dir? Du fängst jetzt schon an mit Geschenken kaufen? Nee, eben, ich habe noch keine Geschenke gekauft, weil ich eigentlich ja gerade dabei bin, Sachen auszusortieren und es fällt mir ganz schwer jetzt gerade Sachen anzuschaffen, während ich Sachen aussortiere. Geht es dir eigentlich auch so, dass das gar nicht so leicht ist? Also vielleicht müssen wir das ganz kurz erklären, die Anne und ich, wir haben beschlossen, dass wir als Adventskalender jeden Tag uns von etwas trennen, etwas Materiellem, so Dinge, die rumstehen und die man, ja, die man dann nicht... Die man nicht die, mehr braucht. Naja, die man, von denen man immer dachte, man bräuchte sie noch, aber letztendlich hat man sie seit Jahren nicht mehr in Händen gehalten und so. Manche Dinge hat man nie gebraucht. Übrigens, es steht für heute noch aus, ne? Wir müssen das heute noch machen, dürfen wir nicht vergessen. Ich habe schon was. Ja, da geht's nämlich los. Für mich wird es langsam jetzt schon schwierig. Echt? Ja. Ja. Achso, ja, und damit können wir natürlich auch verraten, dass diese Sendung aufgezeichnet ist und wir uns in irgendeinem Termin im Dezember befinden. Mehr verraten wir nicht. Ausgestrahlt wird die Sendung ja am 24. Dezember. Genau. Also ich habe jetzt praktisch meinen Baum, wer das hört, ich habe jetzt meinen Baum schon im Wohnzimmer stehen. Genau. Und auch hoffentlich alle Geschenke, weil sonst wäre es echt blöd. Also den Baum, den hole ich immer früher und habe ihn dann auch ganz lange stehen. Weil ich immer finde, sonst lohnt sich das gar nicht. Ja, ich habe ihn auch lange stehen, aber halt dann lange bis in den März hinein. Bis in den März hinein. So lange gleich. Solange der eben aushält. Ja, ja. Aber es geht, glaube ich, jetzt so die Tendenz dazu ja schon einfach nicht mehr, dass jeder einen Weihnachtsbaum haben muss. Ne? So im ökologisch ist das nicht und nachhaltig ist das nicht, außer dein Baum ist im Topf. Also ich kenne schon Menschen, die sich überhaupt keinen Baum mehr holen und kaufen, sondern so Haselnusssträuche unter die Decke hängen oder einfach nur den Adventskranz bisschen größer ausfallen lassen oder so. Das würde ich tatsächlich auch machen, aber man macht's ja für die Kinder, nicht wahr? Ja, ja, und da geht's nämlich los, dass man, wenn man den Kindern dann sagt, also dieses Jahr haben wir dann keinen Baum, wir machen einen Haselnussstrauch unter der Decke. Ja, dann, dann wirst du verlassen von heute genau. auf morgen. Da wirst du angeschrien, verlassen. Ich gehe zur Nachbarin, die macht das wenigstens noch richtig. Ja. Dann fällt Weihnachten aus. Apropos Weihnachten, hast du eigentlich eine hörst du schon Weihnachtsmucke? Ja. Ehrlich? Ja. Ich mache das ja ganz gerne im Sommer. Aber so nicht freiwillig. Also es ist wirklich nicht freiwillig. Aber ich habe im Hochsommer fallen mir immer dann Weihnachtslieder ein. Jetzt so überhaupt gar nicht. Vielleicht weil man da auch zugeschissen wird damit. Aber im Hochsommer habe ich die ständig im Kopf und pfeife und summe Weihnachtslieder vor mich hin. Mhm. Seltsam. Bist du ja total azyklisch. Ja. Ich habe übrigens Musik dabei, ne? So echt? typisch Raucherbalkon-mäßig habe ich natürlich auch gleich mal mein Instrument ausgepackt. Und leg mal los. Das macht ja sonst der Klaus immer, oder? Der Klaus ist doch das, oder? Mhm. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt kann ich ja auch mal hier zeigen. Und jetzt spiele ich mal kurz ein Weihnachtslied an. Moment. Und. Na? Cool. Alles gut? Das war gut. Soll ich meine Blockflöte mal holen? Oh ja, hast du die da? Ja. Los, hol sie mal. Ich hol sie mal, dann musst du jetzt aber ein bisschen weiter quatschen. Bin gleich wieder da, ich hol meine Blockflöte. Das machen die im Raucherbalkon ja auch, die gehen ja auch aufs Klo und mal weg und kommen dann wieder und so. Ja, aber eine Playliste haben wir leider nicht, die wir jetzt zur Verfügung stellen können. Nee, aber das sind ja Weihnachtslieder, weiß ja jeder, wo er das findet, oder? Genau, also für jetzt die kurze Pause, die jetzt kommt. Bin gleich wieder da. Genau, geh du mal. Die kurze Pause, die jetzt kommt, die könnt ihr überbrücken, indem ihr einfach mal zu eurer CD- oder Plattensammlung geht und die Augen schließt und mit dem Finger einfach wahllos über die Platten- oder die CD-Sammlung fahrt. Und das könnt ihr jetzt mal machen und ich sag dann Stopp und dann müsst ihr euch diese CD rausziehen, okay? So. So, jetzt losfahren über die, genau von oben nach unten, von links nach rechts, hin und her und stopp! So, diese Scheibe wird jetzt aufgelegt und wird sich jetzt angehört, während wir diese kleine Pause hier haben. Und danach werden wir, und ach, ich wünsche mir den dritten Track, bitte den dritten Track einlegen. Ja, da könnt ihr ja dann vielleicht in die Kommentare schreiben, was das dann jeweils war. Der dritte Track von oben. So. Jetzt ist die Enne wieder da, aber die Hörer haben gerade, die haben gerade eine Zufalls-CD oder Platte aufgelegt, nach meinen Anweisungen, und hören sich gerade jetzt den dritten Track von oben an. Den dritten Track von oben. Das mache ich jetzt auch mal, damit wir das gleich mal, und zwar machen wir es folgendermaßen, Enne. Mhm. Ich nehme dich jetzt mal hier kurz mit. Ich gehe mal zu meiner CD-Sammlung. So, und jetzt fahre ich mal über meine ganzen CDs und du sagst ich mache das blind mit den Fingern, jetzt habe ich schon welche runtergeschmissen, so, und du sagst bitte irgendwann sagst du Stopp, okay? Okay. Ich zerstöre hier alles. Stopp! Okay, ziehe ich das mal raus. Okay. Das heißt so. Das war ja klar, dass die Wahl darauf fällt bei dir. Wieso? Ja, weißt du, was ich gezogen habe? Ich habe gezogen eine CD, die nennt sich. Mist, wie ist denn da der richtige Titel? Spiritual Environment. Und sie heißt Tantric Environment. Was ist denn Tantric? Tantra. Das ist Tantra-Mucke. Tantra-Mucke? Ja. Du hast Tantra-Mucke in deinem CD-Regal? Ja, natürlich. Das ist doch gleich mal was du für heute im Adventskalender weghauen kannst, oder? Ja, bist du wahnsinnig? Jetzt, du hast mich, ich komme jetzt gerade drauf, dass ich mir das mal wieder reinpfeifen muss. Es gibt leider nur keine, ich habe ja gesagt, den dritten Track von oben, den gibt es hier gar nicht. Es gibt nämlich nur zwei Tracks. Und die sind also jeweils 20 Minuten lang. Weißt du, dass man da auch richtig schön, ne? Mhm. Also Tantra ist, weiß nicht, ob dir das was sagt, schau mal. Ja, ja. Und da hast du richtig CDs von. Das ist ja. Na, diese eine eben. Die eine. Ja. Großartig. Ja. Das kann man ganz gut hören, mal so zum Einschlafen. Oder auch anders. Das kannst du auch Weihnachten hören, wenn du deinen Baum hast. Das kann ich machen. Also gut, jetzt hast du eine Querflöte da. Ich habe eine Flöte, eine Blockflöte. Das ist eine richtige Flöte. Okay, ich spiele einfach irgendwas. Spielen wir Jingle Bells? Jingle Bells, da brauche ich die Noten, das kann ich nicht auswendig spielen. Was kannst du denn auswendig spielen? Gar nichts, ich habe Noten hier. Jingle Bells muss ich erst raussuchen. Jingle Bells. Na, aber Jingle Bells kann doch jeder, oder? Echt? Ja. Ich pfeife es dir vor. Was ist denn der erste Ton? Was hast du denn für eine Flöte? Ist das eine normale C, oder? Ja, super. Das geht. Das ist gut. Okay. Ich singe dazu. Alles klar? Okay. Mit meiner Gitarre. 2, 4. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle All Time. Das ist gut. So, damit haben wir auch alle weiteren Zuhörer vom Raucherbalkon verschreckt. Da ist auch gerade noch jemand runtergefallen, der raufkraxeln wollte. Der kommt auch nicht mehr. Genau, der wollte heimlich mit herkommen, vor lauter Schreck gleich mal wieder rücklings runtergefallen. Das war Weihnachten jetzt. Abgehakt. Das Schlimme ist ja, dass sich das alles so bald, man ist ja gerade erst aus dem Sommer raus, dann gibt's in der Norma die Weihnachtsmänner im September und dann ist man eigentlich schon in der Weihnachtszeit. Also man ist schon zumindest vorbereitet gedanklich und dann ist man ganz lange in dieser Vorweihnachtszeit und dann ist auch gleich Silvester. Ja, das stimmt, aber jetzt ist ja fast schon das Schlimmste geschafft. Wenn die Sendung läuft dann. Ja. Oder meinst du generell jetzt? Nee, jetzt, klar, wenn man das hört. Wenn man das hört. Aber was heißt denn das Schlimmste geschafft? Eigentlich sollte das doch alles ganz schön und besinnlich sein und Freude machen. Ja, aber wir wissen ja aus Erfahrung, aus eigener wie auch aus fremder, dass man sich das jedes Jahr vornimmt, aber trotzdem gibt's immer Stress. Immer. Naja, die bucklige Verwandtschaft macht Stress. Weil es ein Familienfest ist, deswegen ist es stressig wahrscheinlich. Ja, das ist so ein bisschen wie Silvester. Das wird sich extrem lang freigehalten. Es ist ja dieses Silvester-Phänomen, dass man auch genau überlegen muss, wann stellt man denn die Silvester-Frage. Weil wenn du die Silvester-Frage zu bald stellst, dann kriegst du höchstwahrscheinlich einen Korb. Ne, weil es dann heißt so, das wissen wir noch nicht, das kann man jetzt noch nicht sagen. Wissen wir noch, da gibt es genau. Diverse, das kann ich noch nicht und so weiter. Mhm. Und dann heben sich das einfach auf, so ganz lang, weil sie immer hoffen, da kommt noch das genial geile Silvester-Angebot, die Silvester-Party. Und wenn ich vorher irgendwo zusagen würde, dann würde ich mir die Silvester-Party des Jahres entgehen lassen, weil ich dann irgendwie gesagt habe, ja, ich treffe mich mit, die unliebsamen Freunde, die man eigentlich das Jahr über gar nicht wahrnimmt, die dann kommen und sagen, hey, habt ihr schon was vor? und man ist echt dann selbst verzweifelt, weil man noch nichts hat. Und dann denkt man sich, dann macht man was aus und dann zack, kommt plötzlich am Tag drauf, eine Stunde später, kommt dann der Anruf, hey, Riesenparty, du bist dabei. Also das ist die Angst, ich sage nicht, dass dem so ist, ich habe das tatsächlich noch nie so erlebt, aber ich glaube, viele haben genau diese Angst. Ich bin ja jahrelang auf eine Party gegangen, immer auf die gleiche Party, die gab es nur deshalb, weil da sind alle hingegangen, die nichts hatten, Silvester. Also das war praktisch die Party für die nichts vorhaben, Silvester. Die treffen sich dort und es war eine Riesenparty, jahrelang. Und es waren dann auch wirklich fast immer die gleichen Leute da, es war sehr lustig. Und das Ding war wirklich zu sagen, wenn du nichts hast, wenn du nicht weißt, wo du hingehen sollst, dann gehst du dahin. Mhm. War auch super. Weil du dann automatisch was hattest. Aber ist das nicht automatisch dann die größte Ansammlung aller Loser? So? Also aller Unbeliebten? Nee, eben nicht. Aber es war so die Loser-Party. Es hieß so, ja, da kommen alle hin, die nichts haben. Und dann waren da aber trotzdem alle, die irgendwie mitfeiern wollten. Also es hat sich irgendwie dann immer so ein bisschen gedreht. Irgendwann war es auch nicht mehr cool, weil dann waren wieder zu viele Leute da. Aber ein paar Jahre lang hat es echt gut funktioniert. Das finde ich ja auch sehr spannend, muss ich sagen. Die Frage ist ja auch, was erwartet man von Silvester? Was will man denn da überhaupt machen? Ist das so, dass man da unbedingt ganz viele Leute um sich rum braucht, um fetzig ins neue Jahr zu feiern, damit man sagen kann, oh, ich war Silvester da, und so ein Feuerwerk und so viel und das und hier. Naja, ich glaube eben, dass diese Erwartungshaltung einfach so groß ist, so riesig groß ist. Und man denkt immer, dass die Silvesterpartys praktisch die Party des Jahres ist. Aber ganz ehrlich, also ich habe das so kaum erlebt. Ich habe so furchtbare Silvester schon erlebt. Also, aber die alle so gut gemeint waren. Also ich bin mit besten Freunden, besten Kumpels bin ich, die du auch kennst, bin ich schon nach Österreich so zum Party feiern und auf Hütte und es waren teilweise einfach katastrophal langweilige Silvester. Also, was, wo man einfach glaubt, das kann doch gar nicht sein. Würdest du das unterm Jahr machen, hättest du die geilste Feier schlechthin, aber an Silvester, ich weiß es nicht. Und jedenfalls glaube ich, dass das so ähnlich ist, das auch mit Weihnachten. Du, Weihnachten ist so, da muss man mit Familie, da muss man mit Verwandtschaft, also ich meine jetzt nicht nur den 24., sondern auch die Weihnachtsfeiertage danach. Das Ganze drumherum, ja. Und dann trifft man alle die man das ganze Jahr vermutlich aus gutem Grund nicht getroffen hat. Ja. Und dann trifft man die da. Und dann denkt man sich, ja, da muss jetzt alles, das muss alles super schön sein und harmonisch sein und total toll. Aber natürlich hat man extrem Stress, gerade wenn man Gastgeber ist, dann muss man vorbereiten und dann. Und deshalb gibt es immer natürlich dadurch Konflikte und dann gibt es immer Krisen. Und das Faszinierende an Weihnachten im Negativen ist ja auch, dass ja jeder so eine ganz eigene, persönliche, private, sehr intime Idee von Weihnachten hat, die er mitbringt. Ob das jetzt aus der eigenen Familie ist oder weil er sich das so zurechtgelegt hat oder weil er es so immer hatte. Weil das war immer so an Weihnachten. Mhm. Und es geht bei der Oma los und geht bei der Mutter und dem Vater weiter und bei dem Kind und dem Enkelkind. Und jeder hat sein persönliches Weihnachten, was dazu gehört. Und das muss man alles unter einen Hut kriegen, weil man muss ja alle zusammenbringen und alle müssen zusammen sein und alle wollen aber ihr persönliches, privates, ganz spezielles Weihnachten auch haben. Ich finde ja auch den ganzen Vorbereitungsmoloch, was jetzt gerade Anfang des Gesprächs auch war, mit den Geschenken und dem, ach Gott, also wenn es nicht so schön wäre, was geschenkt zu kriegen, dann... Aber macht es denn nicht auch Spaß zu schenken? Ich finde es auch immer schön zu schenken. Also mir, ja natürlich, ist ja, bin ja ehrlich, das macht dann schon Spaß, wenn sich jemand anderes über das freut. Aber ich fluche das ganze Jahr nicht so viel wie jetzt in der Zeit, wo man dann das einfach mitmachen muss. Aber eigentlich muss man nicht. Aber eigentlich muss man dann doch, weil wenn man Familie hat und so, dann muss man das einfach tun. Oder dann will man das ein Stück weit auch tun. Naja, wenn man Kinder hat. Also ich glaube, so unter Erwachsenen kann man das schon ganz gut anders regeln, aber mit Kindern ist es halt einfach so. Ja, genau. Deshalb bin ich auch ganz froh. Wir machen das zum Beispiel so, dass ich mit meiner Freundin mache da immer ein Weihnachtsmotto aus. Ne? Das ist immer, also wir machen ein als Beispiel, was war letztes Jahr, war das Motto durchsichtig oder transparent war das Motto. Mhm. Das Geschenk darf nicht mehr als 10 Euro kosten. Mhm. Oder mal, wir hatten mal ein Motto, das war scharf und oder Feuer und nee, Feuer und Eis war mal ein Motto. Also solche Sachen halt. Und dann muss man sich halt einfach da, das finde ich dann. Das triggert dann so ein bisschen die Kreativität. Das finde ich immer ganz lustig. Aber wir haben noch kein Motto. Also hast du ein Motto für uns? Wann müsst ihr denn euer Motto preisgeben gegenseitig? Also wann ist denn der Zeitpunkt irgendwann? Ja, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, das wird schon mal. Der zweite Advent. Nee, das gibt's nicht. Da gibt's keinen Zeitpunkt. Nee. Wenn es dumm läuft, eine Woche vorher. Aber jetzt wäre auch schon cool. Das ist gar nicht so leicht, ein gutes Motto zu finden. Ja. Nee, irgendwann gehen einem die Mottos auch aus. So wie die Dinge, von denen man sich trennen möchte. Im materiellen Sinne wegtun, was man nicht braucht. Hast du nichts mehr? Die Sachen werden immer kleiner, ne? Am Anfang streut man so durch die Wohnung. Und dann denkt man sich, ach ja, das Teil. Alle großen Objekte, die einem so ins Auge fallen, überlegt man sich, ist das, kann ich das weghauen oder will ich das noch behalten? Aber jetzt sind die großen Sachen schon langsam weg. Ja, ich finde es trotzdem gut, sich die Sachen vorzunehmen und wegzutun. Das steht ja nur rum. Und verschenken geht auch. Also mit vielen Sachen geht ja tatsächlich auch noch verschenken, weil man es gar nicht wegschmeißen muss. Irgendjemand will es schon haben. Ich bin ja mit den Sachen von gestern, das waren diese drei Küchengeräte, von denen ich ja gar nicht mehr so genau wusste, wozu sie angeschafft worden sind, die Treppe runtergegangen und meine Nachbarin hat mir zwei aus der Hand gerissen. Also sammelst du irgendwas? Aus der Erfahrung, lass mich überlegen. Nee. Das ist ja auch immer so bei Geschenken und so, wenn jemand was sammelt, ist es immer ganz leicht. Dann kann man einfach was schenken, was derjenige sammelt. Nee, ich sammle tatsächlich, also mir, nein, ich habe mal ganz früh, habe ich tatsächlich mal Briefmarken gesammelt, aus der Not heraus. Weil mein Dad hatte, war eben Briefmarkensammler, so in seiner Jugend. Das hat er, glaube ich, auch bis 2 Jahre gemacht, von 14 bis 16 oder so. Und dann hat er da eine alte Briefmarkensammlung, die habe ich dann irgendwann mal bekommen. Und dann habe ich in den Jahren von 14 bis 16 eben versucht, Briefmarken zu sammeln. Und das, ja, war tatsächlich auch dann so langweilig, wie es eben klingt. Ich möchte es da nicht despektierlich werden gegenüber all diesen Briefmarkensammlern, die da voll die Freude dran haben, aber. Macht man das heute auch noch? Macht das noch Sinn? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es auch. Ich weiß es nicht. Ansonsten, du sammelst du was? Ich nehme mir immer Steine mit aus dem Urlaub, wenn ich irgendwo bin. So kleine, also nicht große. Um sie dann zu entsorgen? Nee, die sammle ich schon. Die habe ich alle noch. Die entsorge ich nicht. Echt jetzt? Ja. Was machst du denn mit Steinen? Naja, mit Steinen, die kann man so dekorativ irgendwo ausbreiten. Zum Beispiel am Fensterbrett oder wenn ich irgendwann mal so eine eigene Terrasse habe, kann ich da die ganzen Steine, die ich aus der ganzen Welt gesammelt habe, an den Stränden dieser Welt einfach überall ausbreiten. Machst du da Schilder dran, wo die her sind und so? Nee, das mache ich nicht. Gibt die Menschen, die sammeln Sand? Sand und dann ja, so von Sand, den unterschiedlichen von Stränden. Von den unterschiedlichen Stränden, so in kleine Fläschchen. Nee, ich finde Steine interessanter, weil da ja manchmal sogar noch was drin ist oder dran war oder man... Sand würde mich jetzt nicht so faszinieren. Nee, ich bin der Nichtsammler. Der Nichtsammler. Nee, der Nichtsammler. Gut, Zeit für Musik. Wir müssen wieder Musik machen. Achtung. Was spielen wir jetzt? Was war das? Das kannte ich. Das war Nikola. Nee. Nee, es war falsch, Entschuldigung. Wie heißt ihr lieben Kinderlein kommt? Nein, lasst uns froh und munter sein. Ja, Herrgott. Das Spiel mal, komm. Das Motto für dieses Weihnachten. Okay. 2, 4. Lasst uns froh und munter sein und uns ganz von Herzen freuen. Sehr Lasse. Schön. Ja, nach Weihnachten, liebe Anne, kommt das neue Jahr. Und das ist Zeit für Vorsätze, gute Vorsätze. Ja, das ist auch so ein Quatsch. Das könnte man auch genauso gut in der Mitte des Jahres machen und sagen, jetzt nehme ich mir für die zweite Hälfte aber mal das und das vor. Kann man immer machen. Das sind so diese irgendwie sehr künstlich konstruierten Umbrüche. Ab jetzt esse ich das und das nicht mehr. Und ab jetzt mache ich das und das. Ich glaube, das liegt schon auch daran, dass der Mensch möchte gerne immer so Intervalle haben. Und ein Jahr ist eben ein sehr großes, bedeutendes Intervall. Ist dir schon mal aufgefallen? Die großen Veränderungen möchte man mit dem großen Intervall neu beginnen. Genau. Aber ist dir schon mal aufgefallen, dass man oft bei Vorsätzen etwas nicht mehr tun will? Und viel weniger oft will man etwas tun? Also sowas wie, ich möchte nicht mehr rauchen. Genau, ich möchte nicht mehr rauchen oder ich will nicht mehr so viel fluchen oder so. Es ist öfter ein nicht etwas sich verbieten, als dass man sagt, ich erlaube mir jetzt etwas in diesem Jahr. Ich möchte in diesem Jahr mir mehr Zeit nehmen zum Schlafen. Oder so. Oder man sagt auch nicht, man sagt, ich möchte nicht mehr so viel Fernseh gucken. Ich nehme mir vor, nicht so viel Fernseh zu gucken. Aber man sagt nicht, ich möchte dieses Jahr nur gute Sachen im Fernsehen anschauen. Aha. Also ich möchte, ne, also es ist nie so. Du meinst, man müsste es mehr differenzieren. Nein, ich merke nur, dass wenn man so jemanden fragt, was nimmst du dir so vor, es ist ganz oft negativ, es ist ganz oft etwas, was man nicht mehr tun möchte, was man sich verbietet oder was man loswerden möchte, und weniger oft ist es etwas, was man dazu gewinnen möchte, dass man sagt, ich möchte, also das Klassische ist, ich will mehr Zeit für das und das haben. Das ist so ein positives Beispiel, aber dass man sagt, ich möchte eigentlich viel mehr essen als letztes Jahr und viel besser essen als letztes Jahr, viel tollere Sachen, mehr Schokoladen ausprobieren oder so. Das macht kaum jemand. Mhm. Moment, das kann ich jetzt so nicht unterschreiben, weil du sagst ja, man sagt ja zum Beispiel auch solche Dinge wie, ich möchte jetzt im kommenden Jahr fitter werden. Ich möchte mehr Sport treiben. Ich möchte, also das macht man ja schon. Ja, aber das ist ja, das macht man schon. Aber das ist auch wieder was, was, es ist immer sehr vernünftig. Oder es hat immer sehr viel wo man doch dann wieder ein Opfer bringen muss. Du meinst, also wenn man sagt, ich möchte gesünder leben, dann heißt das ja auch wieder, ich habe es bis jetzt nicht getan, weil es mir schwerfällt oder weil ich einfach, ich bin nicht der Typ für Sport oder ich esse viel zu gern oder ich rauche eben oder ich trinke gerne Alkohol oder so. Ja, man nimmt sich die Dinge vor, die einem persönlich Überwindung kosten. Genau, aber dass man einfach mal sagt, ich erlaube mir dieses Jahr was. Ich nehme zum das Gegenteil, dass man sagt, das habe ich mir immer verboten. Ich habe mir immer verboten, das und das zu tun, und nächstes Jahr tue ich das nicht. Aber ja, komm, das ist doch ein schöner Vorsatz. Das ist jetzt unser Aufruf an alle Raucherbalkonhörer. Ihr sucht euch was aus, von dem ihr sagt, so, das ist eigentlich was man sonst aufhört. Das macht ihr jetzt mal wieder. Ne? Genau. Also so ganz bewusst, sowas wie Mensch, jetzt also somit habe ich letztes Jahr das Rauchen aufgehört. Jetzt nehme ich mir mal vor, dieses Jahr wieder anzufangen. Nein, das ist ja Quatsch. Finde ich nicht. Wenn es dir ein Gräuel war und das, der Verzicht wirklich einen schlechteren Menschen aus dir gemacht hat, dann soll es das wieder ändern. Dann macht das Sinn, ja. Aber das ist doch lustig, ja. Das ist lustig. Also ich habe schon was. Ich lass mich da also auch so quatschige Sachen, so kindische Sachen, dass man sagt, man geht als Erwachsener nicht alleine in den Zoo und schaut sich die Affen an oder so. Mach ich. Ja, und das, ja, du schon. Deswegen sage ich ja das Beispiel. Aber so grundsätzlich, es macht, also viele Menschen machen viele Sachen nicht mehr, weil sie denken, das macht man nicht. Und dass man sich sowas vornimmt, dass man sich was vornimmt, was man macht, weil man es ganz lange nicht gemacht hat, weil man es eigentlich eben nicht macht. Weißt du, was ich meine? Mhm. Mal nackt durch den Wald laufen oder so. Zum Beispiel. Ja. Ich würde, ne, wenn du sagst, das ist so dann so ein inniger Wunsch, das weißt du von dir, du möchtest einfach gerne mal wieder nackt durch den Wald laufen. Und einen Baum umarmen. Ja, mhm. Genau. Und einen Baum umarmen, sowas. Und danach die Tantra-CD auflegen. Ja, da hat so jeder seine Wünsche. Das ist doch eine gute Gelegenheit, dass jetzt jeder mal wieder zu seinem Musiksammlungsregal läuft und sich die nächsten Titel raussucht. Mhm. Ich werde das jetzt auch wieder machen. Die Hörer können da jetzt mitmachen. Lauft also zu eurer CD oder Plattensammlung. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch Kassetten nehmen. Ich kann das ja mit der Flöte ein bisschen untermalen. Hast du noch eine Kassettensammlung? Oh ja, ich gehe jetzt zu meiner Kassettensammlung. Mach das ja. Warte mal, hörst du mich noch? Henne, sag mal eine Zahl zwischen 1 und 4. 3. 1, 2, 3. Oh, warte mal, ich muss sie kurz weglegen. So, jetzt habe ich hier meine Kassettensammlung. Und, was hast du gefunden? Ja, ne, ich habe jetzt einen von den ganzen hier rausgezogenen Kassetten, wie sagt man, Schubern, wie sagt man denn dazu? So speziell für Kassetten, Kassetteneinsortierregale. Kassettenregal. Einfach, ja, wo die Kassetten halt so, ne, wo die Größe der Kassetten so als einzelne Lade und dann kannst du die Kassette reinschieben. Und, so. Und zwar sind das 1, 2, 3 Spalten. Sag mal eine Zahl zwischen 1 und 3. Das ist nur eine Zahl. Zwischen 1 und 3? Darf ich auch 1 oder 3 ja, sagen? Mal, oder war das? Sag mal 1, 2 oder 3. 1. 1. So, und jetzt habe ich hier 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Kassetten in der Spalte. Welche soll ich wählen? Die 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, und da wähle ich sehr schöne Wahl. Bin ja gespannt, ob das die Hörer mitmachen. Wollen wir in den Kommentaren lesen, was ihr so gewählt und zieht. Ich habe gezogen eine alte Kassette, eine HF90er. Und zwar ist da drauf Paul Hardcastle mit der Scheibe No Winners. Das passt auch. Kennst du Paul Hardcastle? Nein. Paul Hardcastle, wo könntest du den herkennen? Ich kenne ihn ja nicht. Ja, aber was war denn sein Hit? 19 zum Beispiel war ein Hit von ihm. Sagt mir gar nichts. Sagt dir nichts. Da bist du zu jung dafür, Anne. Ja. Ich schau mal nach. Aber du bist ja nicht so viel älter. Was der noch geschrieben, was der noch gemacht hat. Das Spiel kann man ja auch mit dem DVD-Regal ganz gut machen, oder? Ja, sag ich ja. Da warst du vorhin ja deine Flöte holen. Ach so, da hast du das. Habe ich ja die Zuhörer schon aufgefordert, das mit LPs oder CDs machen. Also ich habe das erste Mal eine CD gezogen. Mhm. Wenn wir dann noch eine Runde machen, dann gehe ich an meine Plattensammlung. Platten habe ich auch. Na, dann mach doch mal. Ich gehe jetzt mal an meine Plattensammlung. Ja, mach mal. Sag einfach mal, soll ich von links oder von rechts eine Platte rausziehen? Naja, aber ich sag Stopp. Hörst du mich? Reicht das Kabel so lang? Nee. dann klatsche ich. Und dann siehst du das? Du siehst mich. Nee, ich muss in die andere Richtung laufen. Dann dreh doch deinen Laptop einfach um. Dann siehst das, du mich. Nee, das ist echt weit weg, weil das ist am ganz anderen Ende. Also okay, dann sage ich dir jetzt, welche Platte du nimmst. Du nimmst die Nummer von links an. Nimmst du bitte die Platte 222. Die 222. Platte von links, bitte. Das ist ja jetzt ein Quatsch, da komme ich ja übermorgen wieder. Mach doch bitte eine Zahl zwischen... Die 22. Ja, 22. Ja. Ja, Paul Hardcastle, der war tatsächlich mal so eine Zeit lang, der hat so Synthie-Mucke gemacht, also Synthesizer-Mucke vor allem. Und Rainforest könnte man vielleicht kennen oder eben wie gesagt auch 19, wo sie mal so 19. Naja, ihr könnt es euch ungefähr vorstellen. Und ja. Das war so die Zeit, da habe ich dann auch diese Scheibe. Okay, hast du jetzt gefunden, woher ich den Typen kennen kann von deiner CD? Ich glaube, das sagt dir, also Rainforest sagt dir auch nichts, oder? Rainforest, die Scheibe? Nee. Nee, dann egal. Dann ist es deine Aufgabe mal, Paul Hardcastle anzuhören bei Gelegenheit. Um deinen Horizont zu erweitern. Was hast du gezogen? Les Poppies. Was, Les Poppies? Was ist denn das? Das sind die Poppies. Das sind Jungen, die gehen zur Schule und die singen im Chor und sind damals ganz berühmt geworden. Die sind aus Frankreich. Und warte mal, Isabelle, das Lied Isabelle ist ganz berühmt. Kennst du nicht? Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, je t'aime. Wie hast du die bekommen oder gekauft? Die habe ich geerbt. Das ist eine Amica-Platte. Amica war die das Plattenlabel in der DDR. Aha. Amica, siehst du das? Wo ja, steht denn das? Amica. Da oben. Da oben steht Amica. Und genau, volkseigener Betrieb Deutsche Schallplatten Berlin DDR. Und da ist dann hinten auch immer von Jürgen Walter, dem berühmten Musikkritiker, immer eine kurze Zusammenfassung, was diese Musik so wertvoll macht für unser Land, warum wir die auch hören dürfen. Ehrlich jetzt? Ja, ja. Okay. Die Poppies treten nur in den Schulferien auf, die in Frankreich ähnlichen Umfang haben wie bei uns. Sehr geil. Es wird von vielen Seiten streng darauf geachtet, dass sich die Kinder nicht überanstrengen. Ah, sehr schön. Aber das hindert die kleinen Enthusiasten nicht daran, sich so viel wie möglich vom gesamten Repertoire heimlich zu erarbeiten. Ganz toll. Also gerade die Texte auf der Rückseite der Platte sind immer ganz toll. Let the Sunshine In, die haben ganz viel gecovert. Also die haben ganz viele Beatles-Songs und so weiter auch gesungen. Und eben in diesen wunderbaren Schlaghosen und großen Kragenblusen. Also nee, das sagt mir tatsächlich nichts. Nee, schade. Nee, überhaupt. So überhaupt gar nicht. Isabelle, Isabelle. Immer mit so einstudierten Choreografien. Isabel, also immer Isabel. So in die gleiche Richtung gewankt und so. Sehr schön. Eine tolle Platte. Na, tolle Scheibe. Gute Nummer. Super. Ja, das höre ich mir mal bei Gelegenheit an. Ja. Ich könnte es auch einspielen, aber ich weiß nicht, wie das jetzt hier... Hast du einen Plattenspieler? Nein, hier über YouTube. Aber ich weiß jetzt nicht, wie das mit den ganzen Lizenzgeschichten aber ist. Aber hast du einen Plattenspieler? Ich habe keinen Plattenspieler mehr. Da möchte ich nicht drüber reden. Ich hatte so lange einen Plattenspieler und dann egal. Also erst habe ich, meinen alten Plattenspieler, meinen richtig guten, den ich von meinem Dad bekommen habe noch, das war seiner, der hat irgendwann, war der halt hinüber und den musste ich dann zerstören. Ja, und dann meinen anderen Plattenspieler, den habe ich verschenkt. Ne? Den hat die Katrin jetzt. Also der ist praktisch in der Familie noch. Und ja, es hat sich nämlich was geändert, ne? Man darf jetzt Liedtitel eigentlich zitieren, wenn man drüber spricht. Und da wir jetzt so schön drüber sprechen, dürften wir eigentlich, so lizenztechnisch, ne? GEMA-technisch, dürften wir eigentlich was zitieren und einspielen. Aber da möchte ich jetzt im Raucherbalkon hier nicht in die Quere kommen, falls die dann andere Regelungen haben oder so. Deswegen lassen wir das könnt ihr euch ja alles selbst mal. Paul Hardcastle mit 19 und Les Poppies. Aber hey, jetzt gehe ich mal zu meiner Plattensammlung. Also das hat mich jetzt inspiriert. Ich spiel wieder was ein, während du suchst. Nee, ja? ich brauche deinen Stopp. Und ich muss aber dazu sagen, dass die Platten, die ich habe, das sind hauptsächlich, sind es von meinen Eltern Platten. Und ich habe einfach aus Prinzip mal ganz viel behalten. Merkst du meine Rechtfertigung schon? Ja, ja. Also, ich fahre jetzt mal über meine Plattensammlung. Du sagst irgendwann Stopp. Stopp. Moment. Kriege ich die da raus? Was ist denn das hier? Und was haben wir hier? Hier haben wir Tracy Chapman. Tracy Chapman habe ich rausgezogen. Auch sehr schön. Die habe ich auch, die Platte, ja. Erste Nummer. Talking about the revolution. No? Und ja, also Tracy Chapman kann man immer hören, oder? Was meinst du? Ja, absolut. Geht nichts kaputt, wenn man Tracy Chapman hört. Die war auch... Oh, die gehört meinem Bruder, fällt mir gerade ein. Der weiß aber nichts davon. ich glaube, die hätte er wieder haben wollen. die habe ich mir jetzt einfach mal... Ach Mist, was alles so ans Tageslicht kommt bei so einem Podcast. Sag halt deinem Bruder nicht, dass wir heute auf dem Raucherbalkon waren. Was sagst du? Musst du ein bisschen ans Mikro ran? Ja, ich komme gleich wieder. Sag halt deinem Bruder nicht, dass wir heute am Raucherbalkon waren. Okay, mach ich nicht. Das finde ich eigentlich, eine sehr schöne, wenn die Enne jetzt weg ist. Kann ich sagen, dass ich das persönlich eine sehr, sehr schöne Geschichte finde, dass man so ab und zu mal wieder an so alte Schätze rangeht. Also ja. Ich glaube, das werde ich jetzt mal öfters nochmal machen. Einfach so tatsächlich. Und ich habe noch einen Kassettenrekorder und einen Kassettenplayer. Den werde ich auch wieder reaktivieren. Und dann mache ich das tatsächlich mal. Ich höre mir jetzt diese drei Sachen, die höre ich mir heute noch an. Ist gut, ich lege jetzt auch die Poppies auf. Und also dann den Paul Hardcastle vielleicht zuerst. Danach die Tracy Chapman, so ein bisschen um runterzukommen. Und dann im Bett die Tantra CD. Wahrscheinlich bist du bei Tracy Chapman schon eingeschlafen. Nee. Gut. Ja, hey Anne, ich wünsche dir, wird's langsam frisch hier am Balkon. Frohes neues Jahr. Ja, allen Hörern und Hörerinnen auch. Natürlich denkt daran, was ihr euch vornehmt. Frohe Weihnachten. Macht was Verrücktes. Und auch einen guten Rutsch von meiner Seite an alle. Und sogar an dich, Inne. Ja, danke schön. Mhm. Schön, dass ihr uns zugehört habt, für alle, die so lange dran geblieben sind. Da freuen wir uns. Und vielleicht hört man sich ja irgendwann, irgendwo mal wieder. Tschüss. Tschüss.